Die meisten kennen das WUK als Veranstaltungsort von Konzerten. Aber in dem wuchtigen Gebäudekomplex schrauben und schweißen Fahrradfreaks unkonventionelle Gefährte zusammen, lernen Kinder lesen und schreiben und ihre Schulangelegenheiten demokratisch organisieren, holen Asylwerberinnen sich Rechtsberatung, treffen Senioren und Seniorinnen sich zum Square Dance, feiern Behinderte mit Nichtbehinderten, forschen Wissenschaftlerinnen im Auftrag von Menschenrechtsorganisationen, wird getöpfert, gebildhauert, fotografiert und genäht, getanzt und getischlert, werden Stücke einstudiert und politische Aktionen geplant. An die 130 verschiedene Gruppen aus den Bereichen Beratung und Bildung, Gesellschaft und Politik, Interkulturelles, Kinder, Kunst, Musik, Senioren und Seniorinnen, Theater und Tanz und Werkstätten sind hier im Werkstätten- und Kulturhaus tätig. Und das über 30 Jahre lang ohne eine rechtliche Grundlage wie zum Beispiel einen Mietvertrag. Ich habe mir schon länger gedacht, es wäre eigentlich schön, so eine Werkstatt zu gründen, wo man arbeiten könnte und das teilt mit anderen Menschen. Ja? Weil eine Druckwerkstatt ist doch sehr materialintensiv. Man braucht eine große Druckerpresse, die ganze Infrastruktur dazu. Und es ist auch für die eigene Arbeit sehr befruchtend, wenn man in die Buchbinderei geht, wenn man in die Tischlerei geht, wenn man bei der Keramik vorbeischaut. Das ist gerade das Schöne in einem Haus, wenn man sich so austauschen kann. Die 70er Jahre waren eine unruhige Zeit in Wien. Vor allem die Jugend empfand die Stadt als leblos und langweilig und fühlte sich in ihr nicht zu Hause. Die alten Jugendorganisationen und Vereine der Parteien und Kirchen zogen sie nicht mehr an, aber etwas anderes gab es kaum. In den städtischen Jugendzentren wurden das Programm und die Regeln von oben bestimmt, nicht von den Jugendlichen. Gefördert wurde bloß die museale Hochkultur aller Staatsoper und Burgtheater. Es mangelte an leistbaren Wohnungen, an Treffpunkten, an Verkehrsmitteln, an Kinos, Musikhallen, Kleinkunstbühnen und so weiter. Die öden Stadtrandsiedlungen, die in den 60ern aus dem Boden gestampft worden waren, hatten nichts zu bieten außer eintönigen Wohnblocks. In den alten Wohnbezirken aber standen Häuser leer und verfielen. Oder sie wurden von den Besitzern mit Gastarbeitern vollgestopft, die überhöhte Mieten zahlen mussten, so lange bis die Häuser so abgewohnt waren, dass die Besitzer die Genehmigung zum Abbruch bekamen. Denn an dem Verkauf eines bebaubaren Grundstücks konnte man viel mehr verdienen, als einem das Vermieten von Wohnungen einbrachte. 1975 besetzten Simmeringer Jugendliche ein leerstehendes Haus, begannen es notdürftig herzurichten und einen Clubbetrieb zu organisieren. Sie konnten sich 10 Tage lang halten, bevor die Bulldozer kamen. Doch im selben Jahr wurde auch das Ammerlinghaus am Spittelberg besetzt, um dort ein Kulturzentrum zu errichten, und im Jahr darauf gab es die größte Besetzungsaktion, die Österreich je erlebt hat und die weltweites Aufsehen erregte, die Besetzung des Auslandsschlachthofes St. Marx, die Arena. Die Arena hielt sich 3 Monate lang, unterstützt von Zehntausenden Wienerinnen und Wienern, bevor das Gelände von den Bulldozern planiert wurde. Doch die Arena-Bewegung blieb auch danach bestehen, mit ihrer Forderung nach selbstverwalteten Räumen für kulturelle und soziale Aktivitäten. 1979 gab es den Versuch, eine aufgelassene Markthalle auf dem Forusplatz im 4. Bezirk zu besetzen, der von der Polizei brutal beendet wurde. In dieser Atmosphäre wurde bekannt, dass demnächst die Höhere Technische Bundeslehranstalt TGM aus der Währinger Straße in den 20. Bezirk übersiedeln sollte. Das Gebäude, das ursprünglich eine Lokomotivfabrik gewesen war, sollte abgerissen werden, um für eine Tiefgarage Platz zu machen oder vielleicht auch für Wohnblocks. Sofort regte sich Widerstand gegen diese Pläne. Unter dem Motto »Rettet das TGM« trafen sich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Künstler und Künstlerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Architekten und Architektinnen, Frauengruppen, Studenten und Studentinnen, Pensionisten und Pensionistinnen, die dort einen selbstverwalteten Kulturbetrieb einrichten wollten. 1979 wurde der Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser gegründet. Bei wöchentlichen Treffen im Ammerlinghaus fanden interessierte Gruppen und Einzelpersonen zusammen, die die Verbindung von Handarbeit und Kopfarbeit, von Kunst und sozialem Engagement anstrebten. Der Verein informierte die Zeitungen. Er sammelte Unterschriften für die Erhaltung des Gebäudes. Er gab ein eigenes Vereinsblatt heraus. Er versandte Postwurfsendungen und organisierte Infostände. Und er nahm Kontakt mit Politikern auf allen Ebenen auf. Im September 1979 veranstaltete er ein Fest im nahen Arne-Carlsson-Park, um die Bevölkerung des Bezirks über seine Vorhaben zu informieren. 39 heimatlose Gruppen präsentierten ihre Anliegen, Künstler und Künstlerinnen ebenso wie Kindergruppen. 1980 gingen die Aktionen weiter, zum Beispiel mit einem Kehr aus der verstaubten Hochkultur vor der Staatsoper. Die Gruppen präsentierten die Pläne, die sie ausgearbeitet hatten, der Bezirksvorstehung. Doch die Bundesgebäudeverwaltung, der das TGM gehörte, bereitete den Abbruch vor. Die Architektin Eleonore Kleindienst. Also es war dann wirklich 1980 mit der letzten Klasse, die da ausgezogen war, nichts mehr in Funktion, weil sie wollten es abbrechen. Das Gebäude sollte wirklich geschliffen werden. Es hat keine funktionierende Elektroleitung, es hat keine Wasserleitung, es hat keine Heizung gegeben, es hat nichts gegeben. Nur den Kanal haben sie nicht rausgerissen, bevor sie ausgezogen sind. Doch das Lobbying des Vereins für ein selbstverwaltetes WUK ging weiter. Einen Fürsprecher fand man beim damaligen Kulturstadtrat Helmut Zilk und auch im Bautenministerium gab es freundlich gesinnte Beamte. Im Frühjahr 1981 wurden dem Vereinsobmann und den Architektinnen die Schlüssel übergeben, damit einmal die nötigen Reparaturarbeiten festgestellt werden konnten. Doch der Verein verlegte gleich seine Aktivitäten in das Gebäude, entschlossen, da auch drin zu bleiben. Vincent Abrederis, der heutige Geschäftsführer des WUK. Der Schlüssel kam von einem Sekretär aus dem Büro des Bautenminister Sekaninas und der hat natürlich damit gerechnet, dass er den Schlüssel nicht mehr zurückbekommt. Ja. Schon im Herbst lud das WUK zum Eröffnungsfest ein. Man konnte nun damit rechnen, geduldet zu werden. Kulturstadtrat Zilk setzte sich dafür ein, dass die Gemeinde Wien 1 Million Schilling für die notdürftige Instandsetzung des Hauses zur Verfügung stellte und bürgte mit seinem Privatvermögen für einen Kredit in dieser Höhe, solange bis die Summe von der Gemeinde bewilligt war. Der erste Winter war hart. In dem Haus, in dem es noch keine Heizung gab, begannen die Gruppen zu arbeiten und entwickelten in zahllosen Sitzungen eine Organisationsstruktur, die gewährleisten sollte, dass alle Entscheidungen, zum Beispiel über die Vergabe der Räume, über die Organisierung der Instandsetzungsarbeiten oder die Aufnahme neuer Gruppen, demokratisch getroffen wurden. Leute, das ist hier kein Bedienungsbetrieb. Es sind hier berechtigte Beschwerden gekommen von den Leuten, die hier arbeiten und mit sehr großem Erfolg schon Arbeiten erledigt haben, dass manche von uns, die eigentlich so wie beauftragte Handwerker behandeln, bitte, wann wird mein Raum fertig installiert sein, gehen wir so ungefähr. Das ist eine völlig unmögliche Vorstellung. Doch wie sollte dieses riesige Gebäude renoviert und für die neuen Aufgaben instand gesetzt werden? Wie sollte man professionelle Handwerker und Baufirmen bezahlen? Und so kam dann, es wurde die Idee geboren, eben mit, sagen, mit einem Projekt Jugendlichen die Chance zu geben, irgendwie die traditionellen Berufe Maurer, Tischlerei und Malerei irgendwie im WUK zu lernen. Und da hat man dann irgendwie so Lehrwerkstätten eingerichtet und da waren dann teilweise irgendwie an die, sag ich jetzt mal, 60 Jugendliche hier beschäftigt, über fast 23 Jahre. Eine Sozialarbeiterin erzählte damals. Es hat sich herausgestellt, dass der Polier, der Walter, sehr netter Herr ist, der es versteht, ja, mit väterlicher Milde und auch ein bisschen Strenge auf die Jugendlichen einzuwirken und sie aufzubauen. Super, super, ist einer seiner liebsten Ausdrücke. Also er baut sie richtig auf. 1982 nahm das offene Kinderhaus den Betrieb auf. 1984 waren schon ungefähr 90 Gruppen im WUK aktiv. 1991 waren es 120 Gruppen und heute sind es rund 130. Da gibt es zum Beispiel Kindergruppen, einen Hort und 3 Schulen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass das Schulleben von Schülern und Schülerinnen, Eltern, Lehrern und Lehrerinnen gemeinsam gestaltet wird. Die Kinder sitzen regelmäßig gemeinsam mit den betreuenden Lehrerinnen zusammen und besprechen aktuelle Probleme, Schulregeln, Schulangebote, Wünsche, Verluste. Momentan sehe ich dann keine andere Lösung, dass man jetzt sagt, außer alle zahlen ein. Das heißt auch die, wo was kaputt gegangen ist oder so. Das heißt, das ist dann auch so eine Art Strafe, wenn man es genau nimmt. Die müssen was einzahlen oder sie kriegen halt weniger. Gemeinsam werden Lösungen gefunden und ausprobiert. Es gibt keine Noten, keine bedrohlichen Schularbeiten, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen selbst erkennen, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Hier wird der natürliche Wissensdurst von Kindern und Jugendlichen gefördert. Man lernt mit allen Sinnen, es wird nicht einfach Wissen in die Köpfe gestopft. Im Bereich Kinderkultur gibt es Theater- und Tanzaufführungen, Erzählstunden, Workshops, in denen man lernt, Gruppenprobleme demokratisch und gewaltfrei zu lösen, und auch Bastel-, Tanz- und Musizierworkshops. Außer den Schulen gibt es aber auch Bildungsberatung und Coaching für behinderte und benachteiligte Jugendliche. Ich habe da die amerikanische Schule besucht und dann nach der 8. Schulstufe bin ich in österreichische Schule gesiedelt. Und daher, dass in amerikanischen Schulen immer nur Englisch gesprochen wurde, habe ich immer so viele Schwierigkeiten, Deutsch zu reden in die österreichischen Schulen, und daher habe ich ein Sonderzeugnis bekommen für ein paar Fächer. Und daher konnte ich nie einen Hauptschulabschluss machen, wegen die paar Sonderfächer, was ich bekommen habe. Und bei WUK Monopoly habe ich das machen können. WUK Biopflanzen in Gensandorf ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Menschen, die schon lange in keinem geregelten Arbeitsverhältnis standen, qualifiziert und versucht, ihre individuelle Lebenssituation zu verbessern. Was dort produziert wird, kannst du beim WUK-Wochenmarkt dann kaufen. Also, ich mache derzeit die Hauptschule fertig, nebenbei, und ich gehe dann in den 3. Bezirk in die Modezentrumstraße in Bukui und ich schaue meine Berufsziele an, wie Bürokauffrau oder Kindergartenhelferin oder Amateurin oder Altenpflegerin. Und dann schaue ich mal an, was mein Lieblingsberuf ist, und so, und dann mache ich irgendwann die Lehre. Bei Mädchentagen wird geschraubt, gesägt und gelötet. Bei Bubentagen lernen die Jungs die Arbeit in einer Kindergruppe oder mit Behinderten kennen. Kulturen kennenlernen nennt sich eine der im WUK tätigen Gruppen, und Kulturen kennenlernen kann man im WUK bei Musik- und Theaterveranstaltungen ebenso wie im iranischen Kulturhaus oder beim Verein für österreichisch-irakische Freundschaft. Der Verein Asyl in Not berät und unterstützt Asylwerberinnen und anerkannte Flüchtlinge in den wichtigsten rechtlichen und sozialen Angelegenheiten und hat schon so manche Familie vor der Abschiebung bewahrt. Die Informationsgruppe Lateinamerika informiert über indigene Kulturen oder über die Auswirkungen des Drogenkriegs auf die Kokabauern Boliviens. Der österreichische Auslandsdienst berät junge Männer, die ihren Zivildienst zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit leisten wollen. Hast du Verdacht, dass deine Gartenerde radioaktiv verseucht sein könnte? Bei der Gamma-Messstelle kannst du das überprüfen lassen. Sie berät aber natürlich auch Unternehmen und Behörden. Lebensmittel, Baustoffe, Kompost und anderes kann hier getestet werden. Im Hof des WUK, gleich rechts neben dem Eingang, steht eine alte Telefonzelle. Telefonieren kann man hier nicht. Stattdessen werden hier immer wieder neue Kunstwerke installiert. 200.000 Menschen im Jahr kommen hier vorbei. Etwas mehr Platz für Ausstellungen bieten die Kunsthalle Exnergasse und die Fotogalerie Wien. Künstler und Künstlerinnen, Handwerker und Handwerkerinnen können sich um eins der insgesamt 5 Gastateliers bewerben, die jeweils für ein Jahr vergeben werden. Womit wir bei den Werkstätten angelangt wären. In der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt kannst du dein Fahrrad aufmotzen oder dir einfach zeigen lassen, wie man einen kaputten Schlauch wechselt. Werkzeug und Beratung wird zur Verfügung gestellt. Arbeiten musst du selber. Auch in der Motorradwerkstatt gibt es einen Gastplatz. In der offenen Keramikwerkstatt kannst du töpfern und modellieren und deine Produkte auch brennen und glasieren. Die Holzwerkstatt stellt fachlich versierten Interessenten Maschinen und Beratung zur Verfügung. Das Musikveranstaltungsprogramm ist so offen und vielfältig wie wahrscheinlich an keiner anderen Location in Wien. Jazz, Hip-Hop, Singer-Songwriter, Chanson, Weltmusik, Blues, R&B, Soul, you name it, we've got it. Wie wird das alles zusammengehalten? Jeder Bereich verwaltet sich selbst, verteilt die Räume und die Geldmittel. Entschieden wird in Vollversammlungen. Die Theatergruppen, Tanzgruppen, die teilen sich zu 25. 3 Räume. Also das erfordert natürlich irgendwie entsprechende Abstufung, wer produziert gerade, wer möchte nur trainieren, und die machen sich das halt in ihren Plänen aus. Gemeinsame Anliegen werden von den Delegierten der Bereiche im WUK-Forum besprochen und vom Vorstand entschieden. Und wie lange wird es das WUK noch geben? Nach über 30 Jahren Duldung kamen eines Tages drei Herren vom Magistrat und teilten mit, sie wollten über einen ordentlichen Mietvertrag verhandeln und das WUK sollte eine ortsübliche Miete zahlen. Denn offiziell würde das Haus leer stehen und das WUK gar nicht existieren. Aber wie sagte selbst Bürgermeister Häupl beim 30. Geburtstagsfest des WUK? Also, ich glaube, wenn es das WUK jetzt nicht gäbe, dann müsste man das eigentlich glatt wieder neu besetzen und neu erfinden. Wenn es sein muss, sind wir auch gerne noch Besetzer, weil die, also uns geht es ja darum, dass das Gebäude erhalten wird und adaptiert wird für und zeitgemäß erhalten wird und hergerichtet wird für diese Zielgruppen, für die wir arbeiten. Dafür setzen wir uns ein und kämpfen.